Ich habe mir Notizen gemacht und das heißt was. Ich bereite mich sonst nie so ausführlich vor. Hilfe. Das heißt, stimmt, war nur zu dem Vater-Podcast. Ja, richtig, als wir den Wichtel-Podcast gemacht haben, da musste ich mich auch vorbereiten. Aber normalerweise bereite ich mich nicht in diesem Maße vor und das muss wirklich was heißen, würde ich sagen. Max hat sich auch vorbereitet. Ja. Sebastian ist nur so da. Nur so. Ich bin der schlechte Sidekick. du bist der im Sequel stirbt. Ach so. Genau. Und dann eh wiederkommt. Genau. Ich bin wie Krillin. Krillin oder Damian Wayne. Der ist auch schon von den Toten auferstanden. Ach so, wieso? Jason Todd. Genau. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Nerd-Podcast. Wir haben uns ein bisschen umbenannt. Erkläre ich vielleicht in einer der nächsten Solo-Sendungen nochmal. Ich bin Steffen und wir sind heute in der Kaiju-Zentrale bei Daniel. Wir haben heute noch ein bisschen was mehr vor, wenn es gut läuft. Das heißt, heute haben wir uns zusammengesetzt. Ich bin nicht alleine bei Daniel. Daniel, habt ihr schon gehört? Ja, guten Tag. Der Sebastian ist noch da. Hallo. Und der Max. Ja, hi. Das heißt, wir haben die Mannschaft heute zusammen. Sebastian war oder wird schon mal in einem König der Podcast dabei gewesen sein gehabt haben. Jetzt fängst du an. Futur 43. Oh, genau. Das hört sich bei wie heißt das neue Spiel? Deponia Doomsday. Timepack. Ist auch die ganze Zeit mit werden haben können, werden sollen. Und, oh Gott, ja. Auch muss man doch nicht dabei gewesen sein. Ja. Wir sind am Mittwoch, den 23., also einen Tag früher als offiziell am Vorpremierentag in Batman wie Superman Dawn of Justice gewesen. Es war ein Erlebnis für jeden von uns. Ja. Und wir versuchen dieses Machwerk einfach mal irgendwie durchzudeklinieren. Ich kann ja einfach nur mal so vielleicht so eine Erstreaktion von jedem von euch. Einfach nur ein Wort oder ein wie auch immer geartetes Reaktionswort. Wir fangen mal bei Sebastian an. Ich würde sagen... Was? Ich habe ähnlich wie er einfach nur... Hä? Es war ein... bittersüßes Erlebnis. Sag ich. Das war mehr als ein Wort, Max. Ja, aber das kommt drauf an, auf bittersüß, aber das kann man nicht so schlecht. Wenn du einen Bindestrich dazwischen setzt, geht's. Bittersüß ist doch ein Wort. Das ist ja, hättest du einfach nur bittersüß gesagt, aber naja, gut. Ich wollte mich ein bisschen differenzierter ausdrücken. Differenziert? Nur weil du jetzt studierst, oder? Ja, das stimmt. Das muss man. Ich bin Student, ich brauche ein Extra. Ich bin Student, ich brauche neue Wörter, die ich einfach mir ausdenke. Kumulomorotiriert. Sag nichts. Drücken Sie sich bitte etwas differenzierter aus, Herr Lorenz. Ja, okay. Sag ich jetzt, in Frankreich herrschte damals nicht Anarchie, sondern es war ein schwaches Königtum. Ich würde den Film mit dem Wort was auch immer, das schreibt man alles in eins, was auch immer, beschreiben. Und damit haben wir, glaube ich, so einen relativ guten Schnitt. Ist das so wirklich dahinter gestiegen ist, glaube ich, keiner von uns. Ja, ist das vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass Sebastian und ich überhaupt keine Ahnung von den Comics und alles haben? Das ist definitiv wichtig, weil das ist ja genau das, was wir heute klären wollen. Ja. Ist das ein Einsteigerfilm für dieses Universum? Ist das wirklich sinnvoll, das als ersten Film in so einem langgezogenen Kino-Universum zu haben? Oder hat sich DC Warner da nicht vielleicht mal komplett verrannt? Wir können die Frage sofort mit Ja beantworten. Ja. Ihr könnt den Podcast jetzt... Nein, aber egal. Eigentlich müsstest du ja auch sagen, in dieser Menge von Universum. In dieser Menge von Universum. Menge ist das richtige Wort. 55 oder so? 52 DC-Universum. 52, aber wir haben jetzt gestern noch mal so ein auf YouTube ein Video geschaut, der auch so ein Rezensor. Und der hat auch noch ein bisschen aufgeklärt für die Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, worum geht es überhaupt, was ist damit los und wie viele Universen die haben. Gut, aber für den Film ist ja nur dieses eine Filmuniversum jetzt wichtig. Ja. Und man kann sich da noch richtig reinnörden. Das haben Max und ich bei Nerd auch schon mehr als genug gemacht, haben das Multiverse 10-mal durchgesprochen und dafür kann man sich mal das Multiversity-Special von letzten Frühjahr, das dürfte ungefähr ein Jahr alt sein, ne? Dass wir Multiversity durchgesprochen schon haben. So lange her. was nicht so lange her ist, ist der Film. Und da wir hier bei Nerd Not Nerd auch Tradition pflegen, magst du dein Bestes, fass die Story zusammen. Ach, Hilfe. Ja. Mit Spoilern? Ja, wir spoilern, definitiv. Also okay. Der Film ist jetzt, wer nicht gesehen hat, braucht sich auch keine Review anhören. Also wir spoilern den Film tot. Definitiv. Mhm. Ja, es fängt alles damit an, dass Lois Lane im Mittleren Osten ist und dort von irgendeinem Warlord gefangen genommen wurde und Superman kommt zu ihrer Rettung und dabei kommen mehrere Leute um, was Lex Luthor dann quasi im Verlauf des Films politisch nutzt, um Superman schlecht aussehen zu lassen. Er manipuliert auch Batman, dass es tatsächlich dann zum Kampf zwischen Batman und Superman kommt, den Batman mehr oder weniger gewinnt. Ja. Und ja, die ganze Zeit wird auch Wonder Woman so ein bisschen in den Plot gezwängt und die drei vereinigen sich nachher, um dann Doomsday zu bekämpfen, den Lex Luthor mal eben nebenbei erschafft in so einer kryptonischen Geburtskammer. Und ja, Superman stirbt am Ende und Batman und Wonder Woman beschließen dann, die anderen Meta-Humans zu suchen, weil Lex Luthor irgendwelche kryptischen Andeutungen macht, dass noch eine viel größere Bedrohung aus dem All auf die Erde kommen wird. Und dafür haben die 2,5 Stunden gebraucht. Ja. Aber Batman hätte eigentlich gewonnen, wenn diese Lois Lane nicht vorbeigekommen wäre. Ich glaube, der hätte in den Speer so reingekommen. Hatte er. Ich denke, da kommen wir gleich im Laufe der Besprechung nochmal zu. Wir greifen gerade sehr weit vor. Ja. Wie gerade schon mal erwähnt, Sebastian und Daniel haben vorher mit DC und Comics und dem ganzen Universum überhaupt keine Berührung gehabt. Nee. Eher höchstens mal die ganz alten Batman-Filme, die kennst du vielleicht noch von Tim Burton. Genau. Aber jetzt nicht so wie bei Marvel. Bei Marvel sind wir ja häufig auch, Daniel, also Sebastian inzwischen ja auch sehr regelmäßig mit dem Kino. Ja. Aber das war jetzt wirklich, also du hast Man of Steel auch gar nicht gesehen. Ich habe den heute mitgebracht. Genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich kenne den ganz alten, den ersten Teil sogar, nur den zweiten habe ich nur so ganz, ganz grob noch in Erinnerung. Das ist auch schon, lass 15 Jahre her sein. Und ich bin immer noch der Meinung, man braucht Man of Steel nicht gesehen haben, um diesen Film zu verstehen, weil die Sachen, die aus Man of Steel wichtig sind, die werden hier nochmal wiederholt und genau das habe ich auch erwartet. Also das haben sie definitiv hingekriegt. Der Film heißt Batman wie Superman, also Batman gegen Superman. Und was mich überrascht hat, war, dass der Film sich tatsächlich sehr auf Batman konzentriert. Das hat mich also wirklich überrascht. Ich dachte echt, dass das vielleicht eher so ein zweigeteiltes Ding wird und Wonder Woman hüpft nochmal so nebenher. Aber das ist tatsächlich eher ein Batman-Film, oder Max? Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ich glaube, so als Comic-Experte Max und ich, wir haben da definitiv so zwei ganz große Storys wiedererkannt. Einmal Frank Millers The Dark Knight Returns, ja, was da ganz toll verbaut ist, und eben auch Superman's Death, der Tod von Superman aus den 90er Jahren. Das sind so die beiden dicken Storylines, die hier verbaut worden sind. Ja, mehrere Szenen und Zitate sind auch direkt aus Dark Knight Returns genommen. Ganze Bilder, ganze Vorgänge, ganze Plotpoints sind halt raus, genau wie bei Supermans Tod. Hinterher der Kampf gegen Doomsday, dass Superman auch stirbt und dann auch zurückzukommen scheint am Ende des Filmes. Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen, weil ich habe mir hier wirklich viel aufgeschrieben. Ich habe mir wirklich keine Struktur. Hast du noch mehr Zettel oder ist das alles? Weil dann fängst du einfach alles. Fang du mal an. Dann gib du die Struktur vor. Ja, okay. Ich fange mal erst mit den Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, an. Der Film ist für Nicht-Comic-Fans ziemlich verwirrend. Ja. Das haben wir auch schon gemerkt, als wir im Kino waren. Und einige Szenen sind auch tatsächlich unfreiwillig komisch. Hat Batman wieder so eine verzerrte Stimme gegeben, was ich total unnötig finde. Okay. Diesmal ist es so ein Stimmenverzerrer, den er da anhat, also wirklich ein elektronisches Gerät. Ich verstehe einfach nicht, wieso man das jedes Mal machen muss mittlerweile. Wieso kann man Batman nicht einfach eine tiefe, normale Stimme geben, auch ruhig eine andere Stimme als Bruce Wayne sie benutzt, wie in der alten Batman-Zeichentrickserie. Das fand ich so viel besser als das, weil es klingt einfach manchmal wirklich scheiße. Du kommst immer dann in Probleme. Ich meine, Clark Kent ist Superman ohne Brille. Dass keiner diesen Typen erkennt, ist einfach ein Wunder. Dass seine Kollegen nicht und weiß nicht, die ganze Nachrichtenredaktion hat jeden Tag mit ihm zu tun. Und wenn ihm mal die Brille runterfällt oder sowas, keiner erkennt ihn. Das ist halt super unlogisch. Ne? Und das gleiche gilt eben für Bruce Wayne. Also ich denke, wenn, gerade wenn da irgendwelche Schurken sind, die ihn aus dem Fernsehen kennen und dann, wenn er mit seiner normalen Stimme da redet, der Typ ist einfach ein Prominenter. Also ich kann das mit der, ich kann das besser nachvollziehen als dieses, ich bin hier, wie ist er noch hier, Christian Bale. Ja. Das kann ich besser nachvollziehen als Christian Bales Stimme. Ja, das auf jeden Fall. Also das war total übertrieben. Ja, die Justice League Cameos in der Mitte des Filmes fand ich hirten sehr gezwungen und ich finde, da hätte man wirklich eine After-Credit-Szene oder so rausmachen können. Mehrere. Ja. Der Film ist voller After-Credit-Szene. Das ist unfassbar, ja. Was mir am allerwenigsten gefallen hat, wirklich an dem Film, was man ihm auch am meisten vorwerfen kann, das gleiche war auch in Avengers Age of Ultron mit Black Widow. Lois Lane ist wirklich eine Damsel in Distress in diesem Film. Sie schafft nichts wirklich zu der Handlung beizutragen. Außer, dass sie halt für Superman dieses Morality-Pad ist, sondern wirklich das Einzige, was Superman so ein bisschen Menschlichkeit noch gibt. Weil wenn Lois Lane in diesem Filmuniversum stirbt, also das deuten die ziemlich deutlich an, dann ist Superman, hat Superman total seinen Bezug zur Menschlichkeit verloren und er wird quasi dieser Injustice-Superman. Ja. Visuell in einigen Szenen sieht Superman auch eigentlich fast genau aus wie dieser Injustice-Superman mit den rot-glühenden Augen und alles. Und in diesem Universum glaube ich das auch, dass Superman wirklich diese Transformation durchmachen könnte. Man deutet es in diesen Zukunftsvisionen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, in diesen Zukunftsvisionen, die Batman plötzlich hat, deutet man das auch deutlich an, dass Superman irgendwann vielleicht sogar die Seiten wechseln kann auf die Seiten von Apokolips. Ja, genau. Also man merkt schon, Darkseid wird definitiv vorkommen. Das in den ersten Film. Man sieht Parademons, man sieht eine Boomtube. Ja. Boomtube sieht man sieht die Motherboxen, man sieht, das waren glaube ich die die Soldaten mit den Roten, das waren glaube ich die Justifiers. Das sah zumindest sehr danach aus. Ja, und Parademons. Ja, Parademons hattest du ja gesagt, genau. Ja, jetzt zu dem, was mir gut gefallen hat. Die Effekte und der Soundtrack waren gut. Das hat man aber bei fast jedem Film, auch ziemlich schlechten Blockbuster-Filmen. Es ist so diese neue Kombination, die man seit kurzem hat. Es ist Hans Zimmer, der die Filme meistens untertitelt, und Junkie XL. Das ist so ein elektronischer Musiker aus den 90ern irgendwie, der jetzt wieder anfängt, die Filme zu untermalen. Es ist modern, es ist trotzdem noch orchestral. Also ich habe den Punkt hier gar nicht drauf, aber ich kann mich damit anfreunden. Wobei für mich Musik jetzt nicht so wichtig ist für einen guten Film. Weil Musik finde ich immer dann besonders gut, wenn sie halt nicht auffällt, und den Film unterstützt. Und naja, bei mir ist es genau andersrum. Okay. Bei mir ist es eher so, meistens bemerke ich die Filmmusik gar nicht, außer wenn die Stücke halt besonders gut sind. Okay. Dann die Kämpfe fand ich gut. Mhm. Also sowohl den Kampf zwischen Batman und Superman als nachher auch den Doomsday-Kampf war ich absolut zufrieden mit. Wonder Woman haut richtig rein. Also ich mag diese Darstellung von Wonder Woman. Ist richtig gut gelungen. Und Jesse Eisenbergs Lex Luthor hat mich überzeugt, muss ich sagen. Also da war ich sehr skeptisch am Anfang. Wir haben vor dem Kinobesuch noch gewitzelt darüber, weil wir ein Plakat gesehen haben von anderen Filmen. Ich glaube, es war irgendeine James-Bond-Parodie und da war ein reicher Gentleman in Anzug und Glatze und der sah genau aus wie Lex Luthor. Und da habe ich mir nur gedacht, wieso haben die den Kerl nicht genommen? Wieso Jesse Eisenberg? Wieso so ein riesen Risiko, dass die aus dem so eine Art Hipster machen, weil es tatsächlich auch etwas, auch vielen anderen Leuten hat es überhaupt nicht gefallen. Habe ich auch gehört, ja. Ja, aber ich fand es tatsächlich ganz gut, wie sie ihn dargestellt haben. Es war so ein großen bisschen Spaß gemacht. Es war so ein bisschen so die Origin von Lex Luthor. Ja, ne? Er hat die Firma seines Vaters übernommen und er fängt jetzt an, selber so der Strippenzieher zu sein, der vielleicht sein Vater schon mal gewesen ist oder vielleicht fängt er auch an, die Macht zu missbrauchen, die Politik so ein bisschen in so einer Greifhand zu haben und fast schon wie so ein Terrorist zu sein tatsächlich. Ja, ja, ja. Genau. Ich habe mir im Nachhinein überlegt, das ist ungefähr Lex Luthor, wie ich ihn mir in Kansas vorgestellt habe, in Smallville. Das ist vielleicht auch ein Lex Luthor, wenn er ein bisschen mehr seine, er war ja wirklich eigentlich geisteskrank oder irgendwelche psychischen Probleme wird er gehabt haben. Ja, natürlich. Wenn er das ein bisschen besser verborgen hätte, hätte ich mir auch total vorstellen können, dass die und Clark Kent mal befreundet waren. Gut. Ja, und Ben Affleck rockt als Batman. Also, der hat mich überhaupt total überzeugt. Also alle Bedenken, die ich zeitweise noch hatte, dass das Kostüm auf einigen Bildern mit den dicken Nacken und so doof ausgesehen hat, total hinweggewaschen. Also wobei ich eigentlich für den Rest der Review auf den Namen Crazy Steve wechseln würde. Ja, da kommen wir zu dem Punkt, das Töten. Dass Batman wirklich in diesem Film, ja, nicht unbedingt immer direkt, aber auf jeden Fall durch die Art, wie er kämpft und wie er das Batmobil und so einsetzt, kommen massiv Leute um, sehr viele Kriminelle. Das hat mich eigentlich nicht gestört. Nicht? Nein. Bis zu dem Punkt, dass ein anderer erwähnt hat, im Nachhinein, als ich einige Reviews gelesen habe, ja, warum lebt der Joker noch in diesem Universum? Und da fällt das Ganze ein bisschen auseinander, weil das müssen die irgendwie gerechtfertigen, dass er den Joker noch nicht umgebracht hat. Weil wir sehen einen anderen Film, der kann problemlos in ein Hochsicherheitsgefängnis eindringen. Wieso hat dieser Batman noch nicht den Joker umgebracht? Weil man ihn auf die Suicide Squad für den Film braucht. Ja, ja klar, aber das ist trotzdem... Um das vielleicht nochmal zu erklären... für Leute, die nicht wissen, wer Crazy Steve ist. Link Hara, Atop the Fourth Wall, hat damals eine Review gemacht zu All-Star Batman and Robin. Das ist eine Frank Miller-Geschichte, die grob im gleichen Universum spielt wie The Dark Knight Returns, so die Vorgeschichte praktisch ist. Und also Link Hara arbeitet da relativ gut raus, das kann nicht Batman sein. Und er nennt ihn die ganze Review lang Crazy Steve. Das ist total großartig. Ich habe es neulich nochmal gesehen, sehr witzig. Ich wollte ihn zuerst Batman ohne Bullshit nennen und ein bisschen mit Doc Savage und The Shadow vergleichen, aber... Es war zu lang. Ja. Nee, das passt auch irgendwie nicht so. Weil Pulp ist, der Ansatz ist ein anderer. Ich find, das ist so einer, das ist dieser postmoderne 80er Jahre Batman, den Frank Miller eben auch in, wobei er gut wirklich eingeführt wird, weil es ist ja nach dem Tod von Robin. Man sieht ja das Kostüm mit Graffiti besprüht. Das heißt, der Joker hat vermutlich Jason Todd gekillt. Und das ist jetzt so dieser Grief, den Batman eben hat. Hast du noch mehr? Ein Plot-Hole ist mir noch aufgefallen. Wann findet Superman seine Geheimidentität raus? Wisst ihr das? Weil spätestens auf dieser Party, wo die sind. Die sind ja irgendwann auf dem Empfang von und dann kriegt er ja mit, dass Alfred ihm mehr oder weniger Hinweise gibt und der ist ja auch nicht blöd. Ja gut, na, stimmt. Reporter. Genau. Also das war so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da müssen sie sich auch gegenseitig erkannt haben. Die unterhalten sich auch kurz. Es gibt ja dieses großartige von, oh Gott, Jimmy Kimmel oder sowas. Hast du das gesehen? Ja, hast du, glaube ich, gesehen, ne? Wo Jimmy Kimmel in dieser Talkshow mit Ben Affleck und Henry Cavill so ein alternatives, und dann sind da alle möglichen Leute noch dabei. Das hast du doch verlinkt bei Facebook. Ehrlich? Ja. Das war ich verlinke das in den Show Notes. Das ist schweinewitzig. Ben Affleck bei Jimmy Kimmel in einer Talkshow. Und dann geht das 6 Minuten lang. Es wird immer witziger. Also dann im Prinzip ab dieser Szene auf diesem Empfang und das wird nur witzig. Und das Jimmy Kimmel rennt ja noch mit rum, großwitzig. Ich meine, das ist geteilt bei Facebook, das ist gesehen. Bevor ich jetzt hier anfange, lasse ich euch beide erstmal, weil ich könnte sonst die Fragen beantworten, die ihr habt. Ich weiß, dass Sebastian, der saß neben mir, irgendwann gesagt hat, meine Fresse, was haben die eigentlich geraucht? Ja. den Anfang könnte man meiner Meinung nach, also jetzt als DC nicht unbedingt Kenner, wirklich so beschreiben, weil es war im Prinzip Rückblende, Realszene, Rückblende, Realszene, Rückblende, Realszene und so weiter und so fort. Aber an manchen Stellen konnte man wirklich nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Rückblende oder eine Realszene, weil zuerst waren diese Rückblenden waren meistens irgendwie so ein bisschen gräulich schattiert und so weiter. Und dann kam meistens wieder irgendwie was mit Farbe, der hat irgendwo gepennt auf seinem Schreibtisch. Später hat man dann aber wieder eine Szene gesehen, wo er zu irgendwie seinem alten Landhaus geht, wo man dachte, jetzt kommt wieder eine Rückblende. Nö, doch nicht. Und man merkt zumindest, dass er in diesen Rückblenden anscheinend wohl mit seiner Vergangenheit irgendwie kämpft, mit seiner Angst vor Fledermäusen, gerade weil in einer Szene kommt er ja zu dem Grab seiner Eltern, berührt den Sarkophag und auf einmal springt da so eine Riesenfledermaus raus. Ziemlich mies eingebauter Jumpscare. Ja. Der war echt mies. Ich hab fast einen ersten Fakt. Ich nicht, ich wusste, da kommt gleich irgendwas. Alle so, und ich so. Ja. Ich wusste auch, dass da was kommen wird, aber ich wusste ja nicht, dass das so wieder ist. Seit diesem Punkt hat man eigentlich gedacht, dass in sämtlichen gräulichen unterlegten Szenen wieder irgendwas passiert, was man absolut nicht erwartet. Und auf einmal war dann diese Szene, wo die auf einmal in der Wüste sind. Er fragt irgendwie ein paar Soldaten, habt ihr den Stein? Und man denkt so, das ist jetzt eine Realszene, das ist nicht gräulich unterlegt. Und auf einmal kommen da irgendwelche Insektendrohnen und Superman will ihn killen, alles mögliche. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch nur gefragt, was? Das ist ein Punkt, den ich dem Film wirklich ankreide. Da wird sehr viel Foreshadowing betrieben. Ja. Woher Batman plötzlich die Fähigkeit, Crazy Steve plötzlich die Fähigkeit hat, in die Zukunft zu gucken, muss auch noch geklärt werden. Es gibt 2, 3 Erklärungsansätze, irgendwie welche Telepathen oder keine Ahnung, aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist Foreshadowing für Comic-Fans. Die Leute wissen, was sie kriegen. Mich haben sie damit gekriegt, weil ich bin ein großer Fan dieser Fourth World, dieses Universums, was da angedeutet wurde. Mhm. Mich haben sie damit total gekriegt. Aber gleichzeitig hat es mich total gestört, weil jeder andere, der damit nicht Bescheid weiß, auf der Strecke geblieben ist in dieser Situation. Der nicht wusste, wer diese Insektenwesen sind, warum da auf diesem riesigen Feld plötzlich so ein Omega-Zeichen ist und so weiter, mhm. wer dahinter steckt. Und das ist für mich einfach nicht kein guter Weg, so ein Universum zu etablieren. Das ist einerseits für mich ein Pluspunkt, weil Comic-Fans bekommen da echt super viele Easter Eggs geliefert. In jeder zweiten Szene irgendwie so eine kleine Andeutung, das kommt, der Charakter, bla bla bla bla. Es ist aber gleichzeitig auch ein Negativpunkt, weil die Leute auf der Strecke bleiben, die das nicht kennen, die damit nichts anfangen können. Und die sind dann genauso verwirrt wie ihr beide. Ja. Zumal hatte ich auch den Eindruck, man hätte den Film eigentlich auch Bruce Wayne gegen Clark Kent nennen können, weil es wirklich die Hälfte des Films so, ich sag jetzt mal, Journalist gegen Milliardär ist. Mhm. Der Clark Kent ist die ganze Zeit, will eine Berichterstattung über Batman machen, der irgendwie auf einmal Leute in Gefängnissen brandmarkt. Und Bruce Wayne ist die ganze Zeit hinter der Identität von Superman her, weil wegen Superman wohl sein Firmengebäude eingestürzt ist und da waren voll viele Menschen drin. Und es ist die ganze Zeit eigentlich so ein Hin und Her, ich krieg dich, nein, du kriegst mich nicht, ich krieg dich. Sie wissen eigentlich genau, wer der jeweils andere ist, aber im Endeffekt merkt man eigentlich nur, dass sie beide sich die ganze Zeit nur in einem Kreis drehen, bis Lex Luthor dann auf einmal anfängt, ja nö, ich sag dir jetzt, du bringst ihn um oder ich bring deine Mutter um. Ja, also was ich sehr negativ empfunden habe, war, dass Batman tötet. Ich kenne ja jetzt nur die Filme aus den 80er Jahren oder 90er Jahren. Waren 80er Jahre. Und die ganz alten Comic-Serien, diese Zeichentrickserien, die sie da hatten. Und da hat er nie getötet, nie. Nur auf einmal fängt er da an, einfach alles umzufahren, Leute zu töten, er schießt sie und sonst was. Ich denke mir, Alter, was ist das denn für ein Typ auf einmal? Crazy Steve. Ja, aber... Nee, also da hat er bei mir echt Sympathiepunkte verloren. Ne? Das war überhaupt nicht normal. Dann der Superman, der kam mir... ja, weiß ich nicht, der war ungewohnt. Also das ist bisschen trocken, ne? Ja, der war auf einmal so heroisch, wirklich so stoisch war der schon. Ne? Der kam nicht so wie früher rüber, so ein bisschen ängstlich und oh, wo gehöre ich hin, was bin ich jetzt eigentlich, wer bin ich und so weiter. Wie ich den aus dem allerersten Superman-Film damals kannte. Mhm. Sondern war schon so ein eher... So, ich bin der Weltenretter, ich helfe den Menschen so und so. Der wusste schon genau, wo der hingehört, was er ist. Nur, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ihm haben auch manche Opfer nicht gekümmert. Das war ihm auch egal. Hauptsache, die Welt wird gerettet, egal was für Konsequenzen das hat. Also der Kollateralschaden war da relativ groß. Es sah tatsächlich an manchen Punkten wirklich so aus, ich merke eine Gefahrensituation, ich muss dahin. Kollateralschaden, scheiß drauf. Also es sah teilweise so aus, als wollte er wirklich den Helden spielen, sich den Ruhm einheimsen oder so. Also. Das ist ein sehr früher, sehr unfähiger und sehr unerfahrener Superman in jedem Fall, ja. Vor sehr jung würde ich auch schätzen. Ich finde halt, das ist ein Punkt, wo ich sage, könnte interessant sein, einen sehr lange aktiven Batman, 20 Jahre, wahrscheinlich eher am Ende seiner Karriere als am Anfang, ja. Und eben einen sehr frühen, unerfahrenen, auch gefährlichen durch seine Kräfte, Superman. Deshalb fand ich auch den ganzen Konflikt zwischen Superman und Batman glaubwürdiger als in Comics zum Beispiel. Dass Batman wirklich, wirklich ernsthafte Bedenken hat, dass Superman mehr Schaden anrichtet, als er vermeiden kann. Wir reden gerade gut über den Film. Vielleicht kommt er hier sogar besser weg, als er verdient hat. Ja, mit meinem letzten großen Punkt mache ich es eh wieder alles zunicht. Also glaub nicht, dass der Film hier gut wegkommt heute. Nee, bei mir. Also ich hatte das verwirrt wie bei Sebastian. Der Anfang erstmal. Erstmal Rückblenden von der Kindheit von Bruce Wayne. Darf ich kurz eine Frage stellen? Hat einer von euch denn die Dark Knight Trilogie gesehen? Ja, ich habe alle drei auch auf DVD. Ich wurde ja, eigentlich wirklich ins kalte Wasser geworfen, weil ich habe vorher nie irgendwie was mit Superman oder Batman jetzt am Hut gehabt, außer vielleicht das ein oder andere Video von einem Lego-Spiel, aber ja. Ich hatte bis auf Mitte des Films gar keinen Plan, wer Lex Luthor ist, Schande über mich, aber das ist ja gar nicht mal so schlimm, weil wenn du ein Einsteiger bist in diesem Universum und der Film holt dich nicht ab, dann ist das der Fehler des Films und nicht deiner. Vor allem hast du ja auch nicht gewusst, dass ein deutscher Vorfahr war. Nee, zumal ich musste ja wirklich dich auch am Anfang fragen, ist das jetzt die Rückblende aus Man of Steel, wo Superman, weil direkt am Anfang ist ja eine Rückblende, Superman kämpft gegen Aliens? Oder waren das eigentlich? Das war aus Man of Steel, er kämpft da gegen Zod und gegen die anderen Kryptonier, genau. Ja, guck mit Daniel den anderen Film, dann. Auf jeden Fall, es war sehr verwirrend. Auf einmal fährt da Bruce Wayne durch die Stadt, alle so total in Panik. Man wusste erstmal gar nicht, was los war. Irgendwann sieht man dann mal da oben den Unterhosenheini rumfliegen, aber sonst blickt man am Anfang wirklich nicht durch, was jetzt real ist und was nicht. Das stimmt, also das hat mir auch, die erste Szene hatte mich ein bisschen an The Dark Knight erinnert. Mhm. Ja, auch so als Kind, er fällt in eine Höhle voller Fledermäuse, da wahrscheinlich die Phobie. Ich habe gedacht, okay, ja, das kennst du ja, ist ja nichts Neues. Und dann auf einmal fliegen die alle um ihn herum und der flieht auf einmal nach oben. Ja. Ist der auf Drogen oder was? Nein, aber er sagt ja in der Situation, aus dem auf sagt er das. Ja, danach, als ich das dann gehört habe, ich dachte, ach so, das ist ein Traum oder so. Und also, so, dass er sich das selber vielleicht vorstellt, weil die ihn da rausziehen in der Situation. Ja. Aber mir fehlte in der Situation der Schnitt auf die Realität, ja, dass er da wirklich rausgezogen wird. Aber stattdessen ist er da so wie so ein wieder auferstandene Messias. Ja, deswegen habe ich da auch erst gedacht, was ist das denn auf einmal? Der hat doch gar keine Superkräfte und alles. Ist das jetzt ein neuer Superman oder was? Das war wirklich ein bisschen amüsant. Man guckt sich so an. Erklärt sich. Bist du mal fähig geworden, Batman? Aber ich muss sagen, der Alfred ist aber auch ganz schön aktiv geworden. Hilft mehr mit als in den anderen Teilen. Ich weiß nicht, ist das in den Comics aktuell? Wie ist der da drauf? Alfred ist da nicht auch so aktiv? Also so technisch macht er jetzt nicht so viel. Und du hast ja noch Pennyworth 2, seine Tochter. Ja, aber ich glaube, die ist mittlerweile auch schon weg vom Fenster. Ich habe die irgendwie lange nicht mehr gesehen. Weg vom Fenster. Nerdchessens! vielleicht taucht sie ja noch auf. Irgendwie Scott Snyder, der drückt ja gerade Batman so ein bisschen seinen Stempel auf mit Duke, den neuen Robin. Ja, soweit ich weiß, ich habe neulich noch ein Interview mit Scott Snyder gesehen. Ich habe neulich noch ein Interview gesehen mit Scott Snyder, der haut jetzt ab, der macht Batman nicht weiter, ne? Der wechselt jetzt zu Rebirth. Stimmt. Und der Capullo zeichnet auch irgendwas anderes bei DC, also die wechseln, glaube ich, jetzt demnächst. Also bin gespannt, wie die nächsten Autoren damit umgehen. Ist das jetzt eigentlich wirklich so, dass diese Wonder Woman über 100 Jahre alt sein muss oder noch älter? Wenn da ein Foto vom Ersten Weltkrieg ist. Ja. Wonder Woman ist also in dieser Filmkontinuität, so wie ich gehört habe, 5000 Jahre alt. 5000? Ja. 5000. Ach, deswegen sah die aus wie so eine griechische Kämpferin oder noch. Das älter, die kommt von Themyscira, das ist eine Amazoneninsel, die ist irgendwo in einem anderen Dimensionsgebiet. Themyscira, genau. Ich glaube, das gibt es in der Geschichte, gibt es auch ein Themyscira. Ja, das ist die Insel der Amazonen. Ja, genau. Da das war das Land der Amazonen. Genau. Ich glaube, das ist sogar ein Bermuda-Dreieck oder so. Ja, aber das weiß ich nicht. Auf einmal sieht man das nur, auch wo du, Max, das vorhin sagtest, wo diese anderen Superhelden da kurz angeschnitten wurden. Ich habe mir erst gedacht, was ist das jetzt? Da sind überall Bilder mit dieser Wonder Woman drauf. Ich denk mir nur so, ja gut, jetzt wird nur gezeigt, wie man sie da mal in einem Einkaufsladen oder so entdeckt hat, wo sie was einkaufen wollte. Naja, Einkaufsladen war es nicht, sie hält ja ihr Schild hoch und ihr Schild. Nein, das war eine Tankstelle oder so, da hat sie auch Milch rausgenommen. Ja, aber echt, das in 1918 war nicht keine Tankstelle, das war Belgien im Ersten Weltkrieg. Nein, ich meine nicht auf dem Foto, ich meine diese Videos, die Batman geschickt hatte. Das stimmt schon. Da habe ich erst überhaupt nicht gewusst, die hätten ja wenigstens mal sagen können, was die da überhaupt vorstellen, weil als überhaupt nicht DC-Kenner. Was? Das ist das, wo einfach dieses Foreshadowing und dieses Universe-Building flachfällt für Leute, die Figuren nicht kennen. Du sollst heiß gemacht werden auf diesen Wonder Woman-Film, der, glaube ich, nächstes Jahr kommt. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber der ist, glaube ich, jetzt noch dabei zu drehen und das fällt halt in dem Sinne flach, weil du es nicht verstehst. Du begreifst nicht, dass diese Figur 5000 Jahre alt ist. Ja, plus ich kenne ja Aquaman, Flash und so weiter. Flash gab es ja ganz früher in den 80ern auch mal so eine Serie von. 90er. Aktuell gibt es auch wieder eine. Ja, die und daher, ja, ich kannte halt nur die von damals. Also Flash ist mir wohl bekannt mit der Rote Blitz und alles. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die da auf diese anderen Helden mit eingehen. Ich habe erst gedacht, das wären so Gegner von dieser Amazone, also von Wonder Woman gewesen, und man hat die halt dabei erwischt, wie die da immer wieder geholfen hat anderen Leuten. Mhm. Ich wusste ja nicht, dass das auf einmal Aquaman ist. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Gegner gewesen von ihr. Und die hat den da besiegt oder sowas. Ja, das wird halt überhaupt nicht angesprochen. Tatsächlich, der in der Tankstelle, das war, glaube ich, Flash, der da... Ja, das habe ich auch gedacht. Ich dachte erst wirklich, das wäre Wonder Woman, weil Flash da auf einmal mit einem Zopf und langen Haaren rumbricht. Und ich denke, auf jeden Fall sprintet da auf einen Typen los, der den Tankstelleninhaber mit einer Knarre bedroht. Und man denkt sich auch nur, was? Und im nächsten Moment denkt man sich dann, also bei der nächsten Videoeinblendung, weil das war ja im Prinzip so ein Archiv, was Batman sich ja bei Lex Luthor rausgesaugt hat. Mhm. Und da sieht man dann auch nur eine Höhle, so, ich glaube, das waren solche Kameradrohnen oder so weiter unter Wasser. Sieht man da nur, hallo, ich bin Aquaman, ich gucke aus dem Wasser raus. Schwimmt da, macht eine Drohne kaputt, schon zurück. Hä? Ja, aber da kam da so, der war raus wie so eine Muräne, weißt du, so. Ja. Guckt so und schwimmt aber, da. Das fand ich cool, aber das ist natürlich das Problem mit dem Am verwirrendsten fand ich sogar tatsächlich die Einbindung von Cyborg, weil, also, früher im Film wurde ja von der Metathese gesprochen, also dass es mehr Menschen wie Superman gibt. Ich dachte, in den ganzen Videos wurde jetzt drauf angespielt, dass das alles so, wie Superman sind, dass alle von Krypton kommen und so weiter. Dachte ich persönlich, dass es jetzt darum geht, aber spätestens bei Cyborg habe ich mir dann so gedacht, was? Weil man in der Sequenz war auch jetzt gar nicht klar ersichtlich, wer da jetzt gemeint war. Der Typ, der an der Wand hing oder der Doktor? Der Doktor. Also im Nachhinein ist es natürlich klar, der an der Wand hing, weil Cyborg halb Mensch, halb Maschine, aber teilweise waren auch wirklich Elemente drin, die wirklich sehr konfus waren. Ja, und das mussten wir uns auch erst von Steffen erklären lassen, weil ich wusste auch nicht, wer das jetzt war. Ich habe nur gesehen, da baut sich hinten noch immer so ein Körper auf und alles und schreit auf einmal rum. Ich habe auch nicht gewusst, ich habe gedacht, was macht der denn da jetzt? Erinnert ihr euch an die eine Szene, als Crazy Steve, aka Bruce Wayne, noch in seinem Hauptquartier sitzt und auf einmal diese Energie kommt und diese Blitze und ja, dieser komische Typ da auf einmal. Ja, ich habe nicht gewusst, was ist das denn jetzt? Wie der Quatsch denn? War das Flash? Das war Flash. Okay. Das war Flash und zwar Flash ist bekannt dafür, dass er durch die Zeit reisen kann. Weil er so schnell ist oder wie? Weil er so schnell ist. Und er hatte auch irgendwie so einen Anzug an, wie ich hinterher nochmal gehört habe. Das ist eine Szene, die kommt direkt irgendwie aus Comics. Crisis on Infinite Earth ist da relativ berühmt. Ja, stimmt. Aber das ist das der ersten großen Crisis, da taucht Flash immer so ganz kurz bei Batman auf und gibt ihm so Hinweise und Batman versucht das so ein bisschen zusammenzupuzzeln. Das haben sie da rausgenommen, da so ein bisschen reingestellt. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon drauf eingehen soll, vielleicht mache ich das gleich, aber es gibt eine Theorie, wie es weitergehen könnte. Nicht schmulen. Was ich sagen wollte, ich fand die ganzen Justice League Cameos tatsächlich störender als die Traumsequenzen von Batman. Ja. Weil die zeigen so ein bisschen, was wirklich in diesen Typen vorgeht. Und was die Traumsequenzen ganz gut etablieren, auch wenn nicht klar ist, wie das zusammenhängt und wie diese, vor allem diese Flash-Szene, das kann keine Traumsequenz sein. Das muss wirklich passiert sein. Das ist passiert, aber das wird halt aufgesetzt wie eine Traumszene, weil er wird davon wach. Und die Frage ist, wieso wird er davon wach? Ist er jetzt ohnmächtig geworden? Oder hast du das wirklich nur geträumt oder vielleicht verdrängt und ist dann wieder hochgekommen? Keine Ahnung. Mhm. Aber normalerweise kann das keine Traumszene sein. Das andere mit Apocalypse vielleicht irgendwie durch die Zukunft Martian Manhunter. Weiß der Geil. Was dadurch aber erreicht wird, ist, es wird diese Paranoia in Crazy Steve etabliert. Dass auch diese Files, die er dann anlegt, das ist ja so der Grundstock für Tower of Babel damals gewesen, wenn du dich erinnerst. Und auch so diese Paranoia in der Identity Crisis, die dann nochmal angesprochen wird. Identity Crisis nie passiert. Das ist meine neue meistgehasste DC-Geschichte. Ich kann Max weiter ärgern, Cry for Justice. aber das wird etabliert und ich finde, das wird gut etabliert tatsächlich. Wobei ich mir das mit dass Batman auf einmal angefangen hat zu töten, das lässt sich schon irgendwie daran erklären, also man merkt ja im Film, dass da mehr und mehr rücksichtsloser wird. Also er fängt ja schon sehr rücksichtslos an. Ja. Man sieht eigentlich wirklich so eine Entwicklung bei ihm, weil am Anfang ist er total radikal, schnetzelt alles um, weil was sich ihm in den Weg stellt. Ich kann jetzt mir denken, dass es vielleicht daher rührt, dass er wirklich ja vielleicht wütend ist, weil Superman so viele Kollateralschäden verursacht. Und halt, je weiter er näher an Superman... Habe ich jetzt vorhin Batman gesagt? Egal, je näher er, Batman an Superman rankommt, ja, desto mehr merkt man, wie radikaler er wird. Er fängt ja dann irgendwann an, sich so aus dem Kryptonit, was er klaut. Also gerade da merkt man schon, er tötet einfach alles, was sich bei dieser Verfolgungsjagd ihm in den Weg stellt. sobald er das hat, fängt er ja an, sofort wirklich Mordwaffen zu bauen, baut sich ein Speer aus dem Kryptonit. Also man merkt wirklich, dass er Superman wirklich umlegen will. Wie gesagt, dieser Symbolismus auch in dieser Szene, weil das ist der Spear of Destiny, mit dem angeblich Jesus getötet werden soll. Ja. Genau. Getötet. Ja, aber nicht getötet wurde, sondern es, der Speer des Schicksals, der heilige Lanze, die hat seine Seite verletzt und da ist Blut und Wasser rausgekommen. Aber man und merkt, Wein. Man merkt, sobald... Nein, Blut und Wasser. Sobald sich aber, sobald Superman aber quasi zu ihm sagt, bitte hilf mir, meine Mutter wird bedroht, sagt Batman, ich töte dich jetzt nicht mehr. Tun sie sich zusammen und auf einmal merkt man, wie er komplett anders kämpft. Er tötet die Gegner nicht mehr willentlich, sondern knockt sie eigentlich nur aus. Also ich bricht ihnen sämtliche Gliedmaßen, aber ja. Man merkt wirklich, ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, dass er wirklich sauer auf Batman war, Superman war. Und sobald er sich mit Superman zusammentut, ist er wieder, naja. Die haben beide den gleichen Namen gehabt, die Mütter. Ne? Das ist aber ja schon so gewesen. Und ja. Wahrscheinlich haben sie einfach nur einen Weg gesucht, das einzubauen. Das ist mir aber noch nie aufgefallen, wirklich. Ehrlich nicht? Nee. Nee, mir auch nicht. Das ist immer schon so. So ging es auch mehr. Ja, aber das wird ja in keinem anderen Batman-Film von damals erwähnt, wie die Das ist aber ein Fakt. Die Eltern heißen, die Mütter heißen tatsächlich seit immer schon gleich. Ja. Weil Martha einfach so der uramerikanische Vorname für eine Mutter ist. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Martha. Genau. Vielleicht auch von Mutter herkommt, du gerade vielleicht, genau. Ich freue mich schon auf dieses How It Should Have Ended. Das sind immer so diese, Max kennt die wahrscheinlich. Ja. Das sind ja diese Zeichentrick-Dinger. Genau. Und diese Szene, so nach dem Motto, wie deine Mutter heißt auch Martha. Oh, wir haben was gemeinsam. Das ist eigentlich, wahrscheinlich ist das genau eine Szene, die in dem Ding auch vorkommen wird. Nur weil die Mutter gleich heißt, kill den halt trotzdem. Am Ende taucht ja auch immer dieses Superhelden-Café auf, wo dann ziemlich über alles hergezogen wird. Ja. Wo dann immer so eine Marvel-DC-Gegenüberstellung ist. Faktisch hat Batman gewonnen. Faktisch hat Batman gewonnen. Weil er ihm ja gesagt hat, Blut, kannst du bluten? Ich werde es dir zeigen. Ja, du und ich war einmal eine Wunde zu. Wer ist am Ende so gut wie tot? Superman. Wer ist am Ende so gut wie nicht tot? Batman. Wobei ich glaube, dass er ihn da, sag einfach in dem Moment der Verwirrung da, wo Superman sagt, ja, du musst Martha retten und Batman denkt natürlich sofort an seine Mutter und checkt das erst gar nicht. Und dann erklärt ihn ja Superman, es ist nicht Lois Lane erklärt, glaube ich, dass seine Mutter Martha. Ist das seine Mutter? Dass halt seine Mutter als Geisel genommen wird und dass die deshalb kämpfen müssen und dass Batman der Einzige ist, der sie noch retten kann. Und natürlich setzt Batman auch sofort alles daran, dann diese Frau zu retten. Ja. Eine wildfremde Frau. Weißt du, links um ihn herum stirbt alles. Ja, eine wildfremde Frau von irgendeinem Typen, den er hasst ohne Ende, will er dann retten. Also entschuldige mal. Das macht genau Batman aus. Der will... Das ist aber Crazy Steve, das ist nicht Batman. Du darfst an Crazy Steve nicht die gleichen Maßstäbe setzen wie an Batman. Crazy Steve. Aber es ist ein guter Batman, trotzdem ein guter Batman-Point. Crazy Steve-Man, so. Crazy Steve-Man, genau. Weil, ja, Batman will nicht, dass Leute das Gleiche erleben, was er erlebt hat, dieses Trauma. Und deshalb setzt er halt alles dran, diese Frau dann zu retten, auch wenn es eine wildfremde Frau ist. Es ist plötzlich, also wahrscheinlich realisiert er, dass er von Lex Luthor halt auch nur benutzt worden ist. Vielleicht ist das eher der Punkt. Auch, aber ich denke schon, das ist hauptsächlich... Es geht halt hauptsächlich darum, weil ein anderer Mensch auch gerade dabei ist, seine Mutter zu verlieren. Das möchte er verhindern. Naja gut, die Leute, die er umbringt, sind auch von irgendwem der Vater oder die Mutter. Also ich weiß es halt auch nicht. Also das scheint wirklich ein sehr seltsamer Mensch zu sein, dieser Crazy Steve. deswegen fand ich den aus den früheren Teilen besser, wo er die nicht getötet hat. Ja, wobei man sagen muss, in der Dark Knight Trilogie tötet er tatsächlich weniger. Da habe ich auch schon vom Video gehört, da wird gezeigt, wie viele Menschen da umgekommen sein müssen bei seinen Aktionen. Aber in den alten Tim Burton Filmen zum Beispiel tötet Batman auch. Und viel sadistischer eigentlich. Warte denn bitte. Wobei, da verprügelt er die einfach nur, lässt sie liegen. Dass bei gegen den Pinguin der Pinguin nicht wegen Batman stirbt. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel Mr. Freeze im ersten Teil wirft der Schlägertypen von Joker von diesem Glockenturm, wo sie nachher kämpfen. Das war ein Missverständnis. Der wollte, dass die fliegen. Das war Joker zieht er mit seinem Batrobe vom Helikopter runter, sodass er zum Tode stürzt. Dann im zweiten Teil hast du die Szene, wo ich meinte, dass er so sadistisch agiert, dass ein Kerl, der will ihn irgendwie mit Dynamit in die Luft sprengen und Batman kickt ihn dann Gullideckel runter und schmeißt das Dynamit hinterher und grinst. Also, Batman tötet in den Tim Burton-Filmen, ganz klar. Stimmt, aber das hat man nie so gesehen. Da hat man das doch nicht gesehen. Doch, das hat man doch jeden Fall schon gesehen. Das ist ja deutlich anders. Ja. Aber im Vergleich zu dem, was in diesem Film passiert, ist das alles Schmusekätzchen. Batman in Tim Burton, also wirklich ein absoluter Softie. Das sehe ich anders. Sehe ich nicht. Ein Hello Kitty-Batman. Ja. Oh Gott. Crazy Kitty. Einer von euch beiden noch irgendwie einen Punkt, weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich abhandeln möchte. Also, ich fand, also, wenn ich was zu den Gags sagen kann, die in dem Film aufgetaucht sind, es waren eigentlich wirklich nur zwei. Zwei Gags, ja. Zwei. Kommen auch weniger, aber egal. Nein, einmal diese Szene, wo Batman Supermans Mutter rettet und so sagt zu ihr, ich bin ein Freund, ihr Sohn ist. Sagt die Mutter, ja, merke ich an dem Cape. Ja. Und ich meine, im ersten Moment ist es witzig, aber im nächsten Moment denkst du dir, was? Das sind jetzt alle Freunde, die Kate haben. Das muss Stockholm-Syndrom gewesen sein oder sowas, keine Ahnung. Das war im zweiten Moment, war es eigentlich wirklich ein sehr, sehr flacher Gang. Was ich dagegen schon witziger fand, es gab eine Szene in dem Film, wo Lex Luthor mit einer Senatorin redet und die Senatorin ist halt vehement dafür, Superman in so ein bisschen zu kontrollieren. Lex Luthor will ja eine Schutzwaffe gegen ihn bauen. Schutz, naja. Und dann sagt die irgendwie zu ihm, nee, Moment, Lex Luthor sagt zu der Senatorin, wir können ja eine Abwehrwaffe bauen und sie einfach nur Verteidigung nennen und so weiter. Dann sagt die Senatorin zu ihm, ja, sie können aber auch einfach in ein Glas pinkeln und es dann Granny's Peach Tea nennen oder so weiter. Und später merkt man halt bei so einer Verhandlung von der Senatorin mit Superman, sie sitzt da, fängt halt erst total selbstsicher an, links halt quasi der Ankläger, das war halt einer, der bei einer von Supermans Heldenaktionen seine Beine verloren hat und jetzt total aggro auf ihn ist. Und sie fängt halt total selbstsicher an, Batman anzuklagen und sieht dann ein Glas neben ihr stehen, dreht das so langsam um, wird merklich unsicherer. Steht drauf, Granny's Peach Tea. Merkt Lex Luthor fehlt, der ganze Raum fliegt in die Luft. Das war der beste Moment meiner Meinung nach. Das war, ich fand, das war wirklich eine großartige Szene. Weil das war durchdacht. Und das, man hat es nicht kommen. Die Szene fand ich wirklich gut. Ja, also beim Rest wusste ich immer noch nicht so recht. Ja, aber man muss sagen, dort die ganzen Fäden sind da zusammengelaufen. Ja, ne? Man da hat merkt man verstanden, dass er die an den Attentaten schuld ist, dass der halt diese ganzen Waffen macht und so. Da merkt man wirklich, dass der Kiefer dass der halt, ist, halt alle aufeinander hetzen möchte. Er ist halt dieser Meisterplaner, genau. Ja. Wobei, ich hatte das tatsächlich vergessen. Ich hab's nicht hier mit draufstehen gehabt, weil es einfach hinter allem anderen irgendwie verschwunden ist, keine Ahnung. Das ist tatsächlich die einzige Szene im Film, die ich nicht verstanden habe, bloß weil ich diesen Spruch vergessen habe. Ja, ich auch. Das hatte ich auch. Ich habe erst gedacht, was ist das, ein Glas? Ja, ich habe dieses Glas gesehen. Das muss Ruin sein, das da drin ist. Ja, das war so dieser. Ich hätte nur dieses Glas gesehen und ich habe angefangen zu kichern und zu lachen. Das war richtig großartig, ja. Das war wirklich nicht schlecht. Aber eine Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich halt vorher diesen Spruch noch im Kopf hat. Ja. Dann geht das, aber es ist. Und selbst dazwischen waren noch viele Explosionen und unnötiger Kram. Zwei gute Gags waren auch noch drin. Irgendeine Anspielung auf Wizard von Oz macht noch Perry White. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich an den Spruch. Mit der Smaragdstadt. Nee, mit dem roten Slippern irgendwie was. Ach genau, die roten Slipper aneinander und dann zurück nach Kansas. Ja, genau. Ja. Stimmt. In den, Und da ist ein super Cameo drin. Die haben einmal diese Montage, wo die diese Debatte darstellen hier über Superman. Da taucht dieser Wissenschaftler auf. Neil deGrasse Tyson. Oh, das hatte ich auch vergessen. Stimmt. Was? Neil deGrasse Tyson ist Max, du kannst das besser erklären. Ja, weil ja, das ist halt ein Physiker, der immer so im Internet Videos macht, über Pseudowissenschaften und so. Der ist total witzig, unterhaltsam, einer der schlauesten Menschen auf diesem Planeten. Und der tritt halt öfter auch mal in Filmen als er selbst auf. Das ist total witzig inzwischen. Der Typ ist selber eine total beliebte Figur. Aber das sind so Dinge, wo ich so denke, so da habe ich dich auch mal so angestupst, so hey, guck mal, hast gesehen? Und du so, ja. So, wo ich dann so denke, das ist so ein Moment und dann explodiert es wieder eine halbe Stunde. Ja, aber ich finde, der Humor hat in diesem Film tatsächlich mal funktioniert. Sonst mag ich das überhaupt nicht, wenn die so Sprüche bringen. Was denn mit den ganzen Marvel-Filmen? Der Dark Knight Trilogie, das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Okay. Aber zum Beispiel in der Dark Knight Trilogie bringen die auch mal so witzige Sprüche hin und wieder. Und ich finde, das passt einfach nicht. Und hier was ist denn mit dem Joker in The Dark Knight? Ja, okay, der Joker, das ist was anderes. Aber zum Beispiel hast die Szene in der Verfolgungsjagd. Und Joker baut eben eine Falle ein und sprengt dann diese Polizisten in die Luft. Und kurz bevor die Bombe hochgeht, meinen die Polizisten irgendwie so, oh Gott, Hilfe, wir werden in die Luft fliegen. So, bringen so einen richtig lahmen Spruch und sowas hasse ich. Ja, gut. Ja, also das Beste an dem Film, muss ich jetzt sagen, als Nichtkenner von DC und so, von den Comics und so, waren für mich wirklich nur die Kämpfe. Mhm. Die fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und auch mal zu sehen, dass es auch einer, der nicht übermenschliche Kräfte hat, wie Superman mal gewinnen kann. Und gegen diesen, gegen dieses DNS-Gemisch aus diesem General da. General Zod, genau. General Zod und der DNS von dem Lex Luthor. Lex Luthor. Ja, tatsächlich hatte Sebi mich gefragt, ist das ein Deutscher? Ich habe gesagt, ja, natürlich, hast du nicht mal auf den Namen geachtet? Luther. Das ist, der Vater kam ja aus Deutschland, hat er ja selber noch gesagt in dem Film, aus Ostdeutschland. Mhm. Musste da immer ein Fähnchen wedeln und alles. Kannst du das bestätigen, wenn Lex Luthor, ich hab's nicht im Kopf, es hat der Deutsche. War im Film ganz groß geschrieben. Ja, in dem Film? Eigentlich nicht, oder? Ja, beim Film. So ein Bild davon habe ich auch noch irgendwie im Kopf. Ja, es kann sein, dass es in diesem Film gewesen ist, habe ich es aber nicht mitgekriegt. Weil im Film hatte er das ja gesagt, hat er erzählt, wie sein Vater da unter Tyrannei und so gelebt hatte und dass die Fähnchen zu einem Diktator wedeln mussten und dass er aus dem Diktator? Angela Merkel war damals auch noch Bundeskanzlerin. Ja, ich weiß ja auch jetzt nicht, wie alt der Vater war, als er da hingegangen ist und so weiter. Hat er ja nicht erzählt. Der hat nur gesagt, mitbekommen habe ich wahrscheinlich gar nicht so stark bewertet. Ostdeutscher, wahrscheinlich DDR-Zeit und dann unter Stasi oder sowas. So, weil Luther, und dann hast du ja gesehen, kurz bevor das Kapitol in die Luft gejagt wurde, stand ja da Lex und der Punkt. Alexander. Du konntest auf jeden Fall das Luther richtig sehen, wie Martin Luther. Zumal Alexander. Da ist ja auch Luther. Ja, deswegen, das erklärt ja einen deutschen Namen. Also das erklärt, warum der auch Alexander heißt. Weil der taucht im Amerikanischen gar nicht so auf. Im Amerikanischen kommt ja eher Alex oder Lex. Ja. Das sind die Gänge. Ich habe mich nochmal informiert. In Amerika gibt es Alexander an sich nicht als Namen. Das ist ein typisch deutscher, russischer Name. Also für mich hat die Figur, also entweder hat er damals Alexander geheißt oder Alex Luthor gab es auch schon. Aber das ist für mich, also kann sein, dass es ja, vielleicht ist es neu, aber ich meine nur so, wenn du das dann hörst in dem Film, wenn er darüber redet, wie sein Vater aus Deutschland kommt und alles, das kannst du ja gar nicht, also, das ist doch verwirrend, wenn die dann einer sagt, der kennt die ganzen Comics und so, nee, das kann gar nicht sein, der ist ja scheint so. Ist mir zumindest das neu. Ja, mir ist es aufgefallen, das war einer der ersten Szenen, ich glaube, war sogar auf der Feier, wo die sich da zum ersten Mal gesehen haben, die Bruce Wayne und Clark kennt. Das war sogar auf der Feier. Es gibt noch einen Gag mehr, den ich vergessen habe. Im Kampf Batman gegen Superman war auch noch einer, also ein relativ flacher, wo Batman vergast ja quasi Superman mit seinem Kryptonitstaub und fängt dann an, auf ihn einzuprügeln, haut ihm auch kräftig aufs Maul, hält ihn dann gegen eine Wand und haut mit seiner Faust die ganze Zeit in sein Gesicht, dusch, dusch, dusch, dusch, dusch, und er merkt auf einmal wie dusch, ding, ding, ding, die Haut wird wieder hart wie Eisen, guckt so auf seine Faust und denkt sich, fuck, boom, weg. Ich meinte was ganz anderes. Das war der erste Moment, der wahrscheinlich flach gefallen ist, weil man nicht genau wusste, wer das ist. Diese Rede, die Lex Luthor am Anfang aus seiner Party hält, wo er anfängt von irgendwelchen Göttern und Prometheus mit dem Feuer und dann verdreht Wonder Woman die Augen. Ich habe so gelacht. Das war so ein kleiner Moment, so wenn man wusste, dass das Wonder Woman ist und dass sie höchstwahrscheinlich überall dabei gewesen ist, was da passiert ist. Und er erzählt halt irgendwelchen mythologischen Märchenkram und sie verdreht halt nur noch den Augen. So die Krankheit schauen. Ich bin dabei gewesen, es war anders oder so, keine Ahnung, so kam das darüber. Den Moment fand ich gut, das war auch mein Lieblings-Wonder Woman-Moment und danach kam gar nichts mehr. So, bevor das hier noch weiter ausartet, ich habe noch ein paar Punkte, die ich abhandeln möchte, da können wir dann auch noch mal drüber reden, weil ich habe am Ende noch einen ziemlich dicken Blog, den ich vortragen möchte, weil ich habe nämlich noch eine ganze Menge Kontrapunkte und auch noch ein paar Pro-Punkte. Ich fange mit den Pro-Punkten an, weil das, was man am Ende sagt, gewichtet sich dann automatisch stärker. Das hat man damals in der Schule in der Argumentation gelernt. Ja. Pro, der Film war... Der Film. Jetzt das erklärt einiges. Ja. Also Lex Luthor haben wir eigentlich ganz gut abgehandelt. Wir sind alle relativ begeistert. Ich bin auch sehr begeistert. Das ist meiner Meinung nach der beste Lex Luthor in der Verfilmung, also in der Realverfilmung. Wir hatten vorher Gene Hackman, das ist der aus der alten Trilogie. Mhm. Danach hatten wir Kevin Spacey. Das ist im Grunde genommen die gleiche Figur, nur halt mit einem neuen Schauspieler. Und die haben halt beide diese Immobilien im Typen halt gespielt. Ja, die halt immer nur diese Immobiliengaunereien gemacht haben, nein, und sowas. Und das ist halt nicht Lex Luthor, sondern das ist irgendwie so ein Geschäftstyp, der also einfach außen vor lassen, das ist hands down der beste Lex Luthor in einem Film überhaupt. Großartig fand ich, dass er offensichtlich schon weiß, dass Darkseid, Apocalypse und so weiter und so fort, dass das vor uns liegt und dass er selber ein Agent davon ist und im Grunde genommen Darkseid schon vorarbeitet. Und am Anfang weist er auf dieses Gemälde hin, mit dem Teufel und den Engeln. Und er redet halt, ja, der Teufel kommt aus dem Himmel. Und ich dachte halt im ersten Moment, okay, er meint Superman, natürlich, weil er kommt aus dem Himmel und es ist kein Engel, sondern ein Teufel. Und dann wird halt über den Film hinaus, das Bild wird auch nochmal gezeigt in einem großen Moment, er meint damit die Götter von Apocalypse, von New Genesis und so weiter und so fort. Und das möchte ich sehen. Ich möchte Orion sehen. Ihr wisst nicht, wer das ist. Ich möchte Big Barda sehen. Ich möchte den Highfather, Scott Free, Kelly Back, Granny Goodness und so weiter und so fort. Die Figur möchte ich im DC-Universum sehen. Und das ist der einzige Grund, wo ich diesem Film echt noch ein paar Punkte gebe. Der einzige Punkt, wo ich echt sage, okay, das hat gut funktioniert. So dieses ganze Foreshadowing, diese ganzen Easter Eggs und so weiter. Ich als Comic-Fan bin da abgeholt worden. Aber das ist halt echt billig. Also ganz ehrlich, also die Comic-Fans so zu begeistern, ist halt wirklich fucking billig. Weiterer Punkt, den ich noch anführen möchte, die Beziehung zwischen Lois und Clark. Das ist einfach so, das wird gar nicht groß etabliert am Anfang des Filmes. Die sind einfach zusammen, finde ich super. Man hat sich diesen ganzen Schmuh einfach erspart, hat das nicht großartig erzählen müssen. Das wird in allen klassischen Filmen immer wieder von vorne aufgerollt. Die beiden kommen zusammen, waren zusammen, dann doch nicht mehr, blablabla. Egal, die beiden sind hier zusammen, das bleibt so, das ist so. Fand ich richtig gut, das gehört auch so. Ja. So, das waren meine übrigen Pro-Punkte. Ich habe zwischendurch ja auch noch genug gesagt. Dann die Paranoia habe ich angesprochen, genau. Glaubst du, wir kriegen noch eine Romanze zwischen Batman und Wonder Woman? Vielleicht. Ich schließe es nicht aus. Ich fand das in der Justice League-Serie immer sehr niedlich. Ja, ja, ich auch. Und diesmal ernsthaft, was will denn Batman mit einer 5000 Jahre alten Frau? Auf alten Kähnen lernt man segeln. Ich meine, er ist ja selber nicht mehr der Jüngste. Er ist, glaube ich, 50 oder so in dem Film, wo du bist. Du kriegst eine Faust. wie weiß einer, also ich nehme dich mal raus, Max, aber wie heißt Wonder Woman mit Namen? Das weiß man nicht. Irgendwas mit also ich weiß es nicht. Sie wird einmal mit ihrem Nachnamen genannt, Miss Prince. In der Szene, wo sie am Flughafen. Ach, in dem Flughafen, wo sie raus. In dem Flughafen, ja. Miss Prince. Die hat nicht mal einen Vornamen. Die hat nicht mal einen Vornamen. Vielleicht heißt sie mit Vornamen Miss. Sagen die wirklich niemals Diana? Die sagen nicht einmal Diana. Boah, das ist schlimm. Und bis zu dem Punkt, wo sie angesprochen wird, hat sie nicht mal einen Nachnamen. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist mir so aufgefallen. Ich denke, die haben die nicht einmal in der Szene, wo Batman ihr die Klamotten zuschickt, ja, wo die beiden zum ersten Mal interagieren, hätte man sie ansprechen können. Oh, Miss Prince, Diana Prince, die und die Botschafterin Griechenland, bla bla, keine Ahnung. Man hätte irgendwas erfinden können. Hat man nicht. Bis zu dem Punkt, wo sie angesprochen wird, hat sie nicht mal einen Vornamen und nicht mal einen Nachnamen. Den Nachnamen hat sie, aber den Vornamen kriegt sie nicht mal. Das heißt, Wonder Woman kommt in dem ganzen Film zu kurz. Es ist unfassbar. Es ist also dieses ganze... Warum baue ich Wonder Woman in den Film ein, außer um Werbung zu machen für den Film, der nächstes Jahr kommt? Ne? Mhm. Man hat die Figur überhaupt nicht etabliert, was daran liegt, weil man gar nicht genug Zeit hatte. 2,5 Stunden, komme ich gleich nochmal zu. Der Film hatte ein unfassbares B-Movie-Flair, genau wie der Vorgänger, genau wie Man of Steel. Fand ich ganz furchtbar. Was hauptsächlich durch Lex Luthor kam, der einfach dann irgendwann in dieses Schiff reingegangen ist und dann eben da Volk der Wissenschaftler gespielt hat. Das kann man gut finden, das kann man nicht gut finden. Ich finde es ehrlich, ich fand Man of Steel schon furchtbar. Max fand es irgendwie ganz interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, nö. Dann hatten wir schon drüber gesprochen, diesen Injustice-Superman. Ganz zu Anfang hatten wir da schon drüber gesprochen. Superman sagt halt nicht, ich könnte dich jetzt töten, wenn ich wollte. Das ist halt nicht Superman, sondern das ist dann eben halt der Injustice-Superman. Mit der Identifikation kann ich leben. Aber das ist für mich nicht Superman. Das ist irgendwie Arschman oder keine Ahnung. Und insgesamt war das Teil 1 von Michael Bay's DC Universe. Mit den ganzen Explosionen und der ganzen Brutalität und alles. Es war dumm und eintönig und eine Explosion nach der nächsten und noch einer kracht irgendwo rein noch eine große Explosion. Hinterher in den letzten 20 Minuten der Kampf gegen Doomsday, das war eine reine Explosion von hinten bis vorne. Und ja, also von daher, das sind so meine letzten Punkte, die ich noch dazu hatte. Wenn man gerade wegen Doomsday spricht, was genau ist der denn? Also in dem Film war der jetzt eine Mischung aus zwei verschiedenen Wesen und auf einmal hat er immer so Strahlen abgelassen. Ich würde jetzt sagen, wie so ein Saiyajin, der jetzt zum Super Saiyajin wird. Also wir können ja mal in die Quellen gehen, das wäre vielleicht an dem Punkt auch mal ganz sinnvoll. Also wir hatten am Anfang schon gesagt, der Film zieht sich aus zwei Comic-Serien am allermeisten raus. Einmal die Dark Knight Returns aus den 80ern, das ist die Batman-Geschichte, Crazy Steve-Geschichte, und dann eben Supermans Tod. In der DC-Kontinuität ist Doomsday ein altes kryptonisches Experiment. Das wird in dem Film auch angesprochen. Die Datenbank weiß, dass es dieses Experiment schon mal gegeben hat und Lex Luthor findet diese Daten darüber und wiederholt dieses Experiment. Mit dem einzigen Unterschied, dass halt in den Comics der originale Doomsday gegen Superman kämpft und nicht dieser nachgebaute. Aha. Genau, das sind die Elemente. Und Doomsday hat halt die Eigenheit, wenn er besiegt wird, kann er beim nächsten Mal auf die gleiche Art nicht nochmal besiegt werden. Und daraus haben sie in dem Film halt gemacht, dass er mit jedem Angriff stärker wird. So ein bisschen wie der Hulk. Fand ich einen ganz interessanten Kniff in dem Fall. Weil für so einen One-Time-Villain, was es dann auch eher sein wird, ich glaube nicht, dass er nochmal wiederkommen wird, weil dafür ist das Universum nicht groß genug. Was ist irgendwie komisch. Also Doomsday entsteht ja, weil Lex Luthor seine DNA mit der von kryptonischer DNA kombiniert. Da kommt so ein Monster raus. Was ist denn jetzt, wenn Lois Lane und Superman einen Sohn kriegen? Super. Ist das nicht auch? Hat dieser Computer nicht gesagt, dass das gefährlich wird, wenn du die DNS mit der anderen DNS mischt, dass dann ein mutiertes Wesen rauskommen kann? Ja. Das meine ich, ja. Wir fragen auf, die ich nicht beantworten kann. Aber jetzt verstehst du, wie verwirrt ein Mensch sein muss, wie wir, die überhaupt nichts mit DC-Comics am Hut haben und dann auf einmal, die gehen davon aus, das muss man alles kennen. Man muss wissen, wer Doomsday ist, man muss wissen, wie der entstanden ist am besten noch oder sonst was, das wird überhaupt nicht erklärt. Ja, das ist jetzt eine Mutation von zwei DNS-Strängen. Ja, wobei er aber auch deutlich... Ich wusste auch nicht, was eine Wiedergeburtskammer... Ich wusste gar nicht, dass sie so eine Technologie drauf haben. Oder alles. Das ist in Man of Steel teilweise etabliert worden. Ist einem für das Grundverständnis des Films erstmal unwichtig. Lex Luthor wiederholt aber auch dieses Doomsday-Experiment. Es ist nicht einfach nur die Kreuzung dieser beiden DNA-Stränge, sondern das ist ja zu der Wiederbelebung von Zod ja auch noch eben dieses Doomsday-Experiment, was wiederholt wird. Dieses perfekte, super anpassungsfähige Wesen, diese Tötungsmaschine, diese Hassmaschine. Noch tiefer kann ich nicht reingehen, weil dann erkläre ich die ganze Storyline. Ich fand das für mich als, wie du schon sagtest, als Comic-Fan ist es super schlüssig erzählt worden, aber jeder andere wird wahrscheinlich total perplex davor gesessen haben. Ja, also ich habe noch nie einen Film gehabt, wo ich mit so viel Fragezeichen aus dem Kino gegangen bin, wie bei dem. Ja, kann ich mir vorstellen. Und deswegen habe ich am Ende auch gesagt, ich beantworte erstmal keine Fragen, damit ihr einfach tatsächlich, war voller Absicht, damit ihr mit dieser Verwirrung in diese Aufnahme reingeht, damit ihr das einfach wirklich auch mal artikulieren könnt. Ja, vor allem, ich muss ja jetzt sagen, das hatte ich bei Marvel-Filmen ist ja nicht. Ich habe ja auch keine Marvel-Comics oder so jemals gelesen, aber ich habe bei den, die waren schlüssiger. Ne? Die sind dann wahrscheinlich nicht von ausgegangen, dass jeder das alles schon kennen muss. Die sind da ein bisschen anders dran. Selbst zum Beispiel jetzt den krassen Gegensatz, Deadpool ist eigentlich ein komplett anderer Film, ja, vom Stil her. Aber die ganzen, wirklich 80% der Anspielungen daraus konnte man auch verstehen, wenn man die Comics nicht gelesen hatte. Weil vorher ein Spruch gemacht wird oder ein Satz gesagt wird, der ist etabliert und das wird nicht irgendwie am Anfang des Filmes gemacht, sondern kurz vorher. Und dieser Deadpool-Film ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil er einfach wirklich durch die Bank weg bei allen funktioniert hat und nicht nur bei den Comic-Fans. Und das werfe ich vielen Comic-Filmen auch vor, dass du einen Comic gelesen haben musst, dass du zumindest ein Grundverständnis haben musst für die Figuren. Ja. Genau. Und gerade halt zum Beispiel, selbst auch bei Deadpool, der eigentlich keine Kenntnisse voraussetzte, waren aber auch Gags drin, die zum Beispiel Comic-Leser verstehen konnten. Wie zum Beispiel der Agent Bob. Mehr als genug. Hydra Bob ist das beste Beispiel dafür. Genau, sowas wollen die jetzt mit dem Film, der im Mai kommt, mit Warcraft, wollen die ja auch so machen. Du musst das Spiel nicht kennen, du musst die Bücher nicht gelesen haben, du musst die Spiele nicht gelesen haben, aber den Film wirst du trotzdem verstehen. So, sowas finde ich gut, weil es gibt halt Leute, die kennen sowas nicht, aber die wollen sich trotzdem mal angucken, wie ist denn das überhaupt. Und das würde ich mir gerade auch bei das ist bei DC gerade so verwirrend gewesen. Nee, da steige ich nicht richtig hinter. Was wollten die jetzt von einem... auch, dass die sich auf einmal reinsteigen. Wieso, nur weil Superman ein Gebäude in die Luft jagt, das Wayne gehört, ist ja auf einmal stinksauer auf den und alles. Ja, weil seine Leute da drin waren. Vielleicht hat ihn das. Der hat sich ja evakuiert. Der Einzige, der gestorben ist, war dieser eine ältere. Da dürften wohl noch zwei, drei Leute mehr gestorben sein. Ich weiß, also das ist ja das war so eine 9-11-Situation. Ja. Also da sind wohl ein paar Leute mehr. Und Lex Luthor hat ihn auch gleich noch unter die Nase gerieben mit diesen Geheimnachrichten, die er an ihn gesendet hat. Genau. Hat jemand noch einen größeren Punkt, weil ich hätte hier noch einen Block, hätte ich hier noch. Mach du mal. Ich hätte nur, jetzt gehe ich nochmal zurück zu Lex Luthor. Mich persönlich hat er so ein bisschen, also ich so ein bisschen an den Heath Ledger Joker erinnert. Also ich habe die Filme selber nicht gesehen, aber ich habe wohl so eine grobe Vorstellung, wie er so von der Art her war. Habe auch ein paar Ausschnitte gesehen. Aber der hat mich wirklich so ein bisschen an den erinnert, weil er halt einen Schlag schräg hatte. Kann man wirklich so sagen, also von seiner Art her, halt erstmal total immer so auf happy, hey, wir führen die beiden zusammen. Oh, ich hetze euch gegeneinander auf. Das hatte irgendwie was vom Joker, würde ich jetzt sagen. Dann drückt er dem einen noch diesen Tropfen in den Mund und so. Ja, exakt. das ist schon, da hast du definitiv das recht. Ja. Und dieses geniale, dieser Wahnsinn, dieses wahnsinnige Genie. Ja. Dieser geniale Wahnsinn. Und ja, und sogar die gleiche Frisur. Ja, genau. Da habe ich sogar auch eine Parallele getrunken. Ja, aber es ist, Gut. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Ich hätte mal mich die Filme machen lassen und nicht Zack Snyder oder Jeff Johns oder keine Ahnung. Ich hätte es anders gemacht, liebes DC. Vielleicht hört ihr das ja. Könnte nicht sein. Da waren drei Filme drin, in diesem einen Film von 2,5 Stunden. Meiner Meinung nach hätte es zuerst einen Batman-Solo-Film gebraucht. Death and the Family wäre mein Wunschfilm gewesen. Man hätte erklären können, wie Robin stirbt. Genau. Hätte den Joker eingeführt, hätte die Motive des Jokers erklärt. Und den Film hätte man zeitlich spielen lassen können vor Man of Steel mit dem Ende des Filmes dann eben genau diesen Moment, wo Bruce Wayne nach Metropolis kommt und feststellt, dass Superman da gerade alles zerlegt. Man hätte vor allen Dingen gut erklären können, wieso Batman jetzt anfängt zu töten, weil am Ende von Death in the Family will Batman ja tatsächlich den Joker umbringen. Den zweiten Film, den ich gemacht hätte, hätte den sehr innovativen Titel bekommen, Batman wie Superman. Und das wäre tatsächlich die Szene gewesen, Superman vor Gericht. Lex Luthor wird weiter etabliert, also Batman hätte vorher schon diese ganzen Nachrichten kriegen können. Hier wird Lex Luthor nochmal besser etabliert. Da man ja am Ende irgendwie noch einen Gegner braucht, der irgendwie ganz krass ist, hätte ich hier Metallo Wayne geführt. Und zwar in Identität dieses ehemaligen Wayne-Mitarbeiters, der dann hinterher im Rollstuhl sitzt und so ein bisschen als Projektionsfläche für die Brutalität von Superman benutzt wird. Max wird ihn kennen, Public Enemies. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wollte erst vielleicht einwerfen, dass Metallo nicht dick genug wäre als Gegner. Also dass es schon irgendwas von Kaliber eines Doomsday oder so gebraucht hätte. Aber die Anfangsszene, der Kampf gegen Metallo in Public Enemies war eigentlich ziemlich geil, wo die nachher auf dem Friedhof sind mit dem Sarg. Ja. Und das ist genau der Punkt. Das hätte für mich ein gutes Finale für diesen Film. Hätte gereicht als weiterer Höhepunkt in dieser Reihe. Und der dritte Film hätte dann gehießen Trinity Dawn of Justice. Das wäre mein dritter Film gewesen. Superman, Batman, Wonder Woman, die in den vorherigen beiden Filmen schon etabliert gewesen ist, gegen Doomsday und das Ganze endet mit Supermans Tod. Warum hat man es nicht gemacht? Weil DC Torschlusspanik hat. Marvel ist denen so weit voraus und jetzt haben sie all das, was man in drei Filmen mit sehr viel Story, mit tollen Figuren, man hat ja tolle Figuren, man hat auch tolle Schauspieler, Amy Adams ist eine okay Schauspielerin. Man kann die doch benutzen. Die kann doch was darstellen. Die ist hübsch. Die hat schöne Titten. Meine Fresse. Ne? Ist doch das so ein hübsches Mädchen. Wieso gibt man ihr nicht mehr Raum? Ne? So, und die kann doch auch was. Und Henry Cavill ist kein schlechter Schauspieler. Warum gibt man ihm nicht den Raum, den man, die Figur braucht? Und Max hat gerade selber gesagt, Max ist super kritisch, was Batman angeht. Ich finde schon, dass Ben Affleck überzeugt in der Rolle, als dieser bullige, böse, verbitterte, alte Batman, Crazy Steve, aka whatever. Ne? Und das Ganze hätte man mit Post-Credit-Szenen, auch mit dem Auftritt von Barry Allen aus dieser Zeitschleife, mit der Vision nach Apocalypse und auch dieser Szene am Ende, wo Lex Luthor die Haare geschoren werden. Und sie kommen! Ne? Das sind alles Post-Credit-Szenen. Der ganze Film ist voller Post-Credit-Szenen. Man hätte drei Filme daraus machen können. Man hätte Wonder Woman vernünftig positionieren können und so weiter und so fort. Es wäre so gut gewesen, hätte man daraus Post-Credit-Szenen gemacht. Vor allen Dingen, da stört es auch keinen, wenn das ein bisschen verwirrend ist. Genau. Es stellt Fragen, dann kommen die Leute zwar mit Fragen aus dem Kino, aber sie freuen sich auch gleichzeitig auf die Beantwortung dieser Fragen in den nächsten Film. Weil das ist die Definition eines Cliffhangers. Zusätzlich hätte man wahrscheinlich dann auch noch, weil Man of Steel geht in dieser ganzen Show sehr voraus. Ja. Das heißt, hätte man, also dieser einzelne Batman-Film wäre ja theoretisch dann nach Man of Steel gekommen. Genau. So. In dem Moment hätte man in Man of Steel auch schon viel besser quasi aufbauen können, wodurch das ganze Plot besser positioniert wird. Diese Szene, wo Batman nach oben guckt und sagt, kannst du bluten? Das ist eine perfekte Post-Credit-Szene. Ne? Wo Batman Superman hinterher guckt, irgendwo auf einem Dach steht, beobachtet, wie er vorbeifliegt, weil in dem Universum sind Gotham und Metropolis ja genau nebeneinander, ja. Was ja in den Comics öfter auch mal so ist. Das heißt, die Chance wäre da gewesen, dass Batman irgendwo auf einem Dach steht, Superman vorbeifliegen sieht und dann so sagt, kannst du bluten, du wirst bluten. Das ist eine perfekte Post-Credit-Szene, After-Credit-Szene gewesen. Mhm. Man hat so viele Chancen verpasst. Also, das ist unfassbar. Man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können, ja. Denke ich. Ich denke mal, sie haben wirklich Wonder Woman so gering gehalten, weil sie ja wirklich halt den eigenen Film bauen wollen, aber das... Also Wonder Woman ist in dem Punkt einfach nur eine Werbefigur für diesen Standalone-Film, der nächstes Jahr kommt. Und ich finde es beachtlich, dass Wonder Woman, bevor Batman und Superman ihre eigenen Filme nochmal bekommen, da werden ja welche kommen, dass sie den nochmal bekommt, also dass sie dieser Figur den Vorrang lassen. Ich bin gespannt, wie das wird. Also wenn die tatsächlich Wonder Woman verkacken, wir sollten, gehe ich nicht mehr ins Kino. Ganz ehrlich. Ja. Jetzt kommt deine gerade wieder vom Klo. Einen Punkt habe ich noch und dann sind wir für heute fertig. Der Film war davon 6... Schneider, ne? Zack Schneider, genau. Der hat ja auch 300 gemacht. Ne? Ja, genau. Siehst du, daran hat mich dann irgendwie erinnert, wo der sagte, kannst du bluten? Das hat mich an die Ironie, dass auch ein Gott kann bluten, hat er gesagt. Ja, das könnte daher kommen. Oder am Ende auch mit einem Speer, genau auch so ein bisschen, ne? Also, den Film habe ich, ist witzigerweise ein Frank Miller-Film. In auch, dem Fall. Ja. Oder ein Comic. 300 war Graphic Novel von Frank Miller. Ist genau. aber auch von Zack Snyder. Ne? Ja, aber Frank Miller hat eben auch die Geschichte geschrieben und gezeichnet, auf der Film größtenteils basiert. Ich habe noch, hast du noch was? Ja, das wollte nur noch sagen, das erkennt man auch wirklich an den Kämpfen. Also man merkt schon so eine gewisse Charakteristik, dass das wirklich durchdacht ist und so weiter. Durchdacht? Nein, die Kämpfe. Nein, ich würde sagen, die Kämpfe. Rede mal Zack Snyder, das ist nicht durchdacht. Das ist nur Nein, ich würde sagen, die Kämpfe hatten schon wirklich ein gewisses System. Wenn ich mir jetzt andere Filme angucke, wo die Kämpfe am Ende total gaga waren. Es war aber halt der Rest war halt wirklich irgendwie Explosion. Michael Bay, hier bin ich. Was ich dem Kämpfen. Michael Bay war es nicht. Doch. Ja, also die Superhelden-Kämpfe nicht, aber alles drumherum war Michael Bay. Ja, waren auch viel Zeitlupen dabei. Genau, also alleine schon diese. Wie Zack Snyder bei 300. Worauf ich hinaus möchte, diese Superheldenkämpfe, wenn du... Ich glaube, du überschätzt Michael Bay. Könnte auch ein Argument sein. Kann man den überhaupt überschätzen? Ja, doch. Ich glaube, wir überschätzen Michael Bay. Da hat er Unrecht. Diese Superheldenkämpfe, du hast dann übermächtiges, gottgleiches Wesen aus dem All. Natürlich ist der so schnell. Ich kenne ihn halt nur aus den Comics, wo er halt erst da ist und dann zwei Seiten später ist er woanders, aber mit der Geschwindigkeit bewegt sich Superman. Mit der Geschwindigkeit bewegt sich Wonder Woman. Und Batman hat ein Flugzeug. Aber naja, gut. Nochmal was so. Du hattest vorhin irgendwann gesagt, dieser Satz, ich könnte dich töten, wenn ich jetzt wollte. Das ist nicht Superman. Nicht typisch. Ich habe das in dem Moment so verstanden. Ich habe das so verstanden, dass er quasi mit Batman gerade verhandeln will. So quasi... Wenn ich dich töten wollte, hätte ich das schon längst getan. Mhm. Und daraus, also dass er quasi gar nicht sagen will, hey, ich könnte dich jederzeit umlegen, sondern dass er im Prinzip sagen will, ich will mit dir reden. Ja, so habe ich das verstanden. Es gibt eine Comicserie, da wird das genau verhandelt. Na, da wird dieser Punkt genau verhandelt. JLA Hitman. Max dürfte das kennen. Das ist aus den 2000er Jahren. Hitman war einer von diesen Anti-Helden, die alles weggeballert haben. Ja, ich habe JLA Hitman gelesen. Und da wird genau das verhandelt, dass Superman erst dann auf Gewalt zurückgreift, wenn die Diplomatie nicht mehr funktioniert. Das heißt, egal wie stark der Gegner ist, egal wer das ist, er fängt erstmal an, mit den Leuten zu verhandeln und sagt ihnen auch, so, du verschwindest hier, das und das wird die Gründe sein, du hast keine Chance gegen mich. Das ist das, was Superman tatsächlich sagt. Ich kann dich im Zweifelsfall besiegen. Ja. Und in A Crisis on Two Earth, in dem Film, da geht ja Superman hinterher zum Präsidenten Wilson, ne, Deathstroke, Deathstroke, ja, genau. Also in dem Universum ist Deathstroke eben der Präsident, weil er sagt, er ist es gewohnt, gegen Gegner anzutreten, die stärker und größer sind als er. So, das ist Superman. Und nicht, ich könnte die Arme ausreißen und damit die Wand anmalen. Ja, ja. Nochmal kurz dazu, dass er da halt versucht zu verhandeln und das nutzt Batman dann ja auch aus. Der schießt ihn dann ja mit der Kryptonitwaffe ab und dann wird er langsamer und dann kann er 1:1 gegen den kämpfen. Ja. Weil der Anzug, den er in dem Film benutzt, ist eigentlich nicht stärker als die Rüstung, die Iron Man hat. Und Iron Man ist halt viel schwächer als Superman. Die Rüstung ist ja auch Kryptonit versetzt. Also ja. Von daher, ne? Wo ich das hier so gerade sehe, die DVD, die du mir gegeben hast, ne? Hier steht überall, wo Lex Luthor steht, alles mit OR am Ende. Ja, ist auch richtig. Aber in dem Film stand es mit ER. Ja. Deswegen hat mich das so verwirrt. Dann ist die wahrscheinlich tatsächlich einen Deutschen dann haben die da wirklich einen Deutschen draus gemacht. Na ja, gut, dann ist er. Normalerweise heißt der Luthor. Ja, tatsächlich. Ja, weil hier ist mit OR und da war definitiv mit ER zu sehen, die Szene. Gut, ja. Ich habe einen Punkt habe ich noch und dann sind wir für heute fertig. Ja. Nämlich die sogenannte Flashpoint-Theorie. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Eine zusammenhängende Theorie habe ich nicht gelesen. Kam, glaube gestern Abend bei comicbook.com flog der Artikel rum. Fand ich ganz witzig. Barry Allen, also der Flash, kommt ja dann irgendwann bei Batman, Crazy Steve, ins Hauptquartier und gibt ihm diese Warnung, Superman ist böse, bla bla bla bla. Flashpoint ist ein Comic-Event gewesen, wo der Flash im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass das Universum rebootet wurde und alles nochmal auf Null gesetzt wurde, neue Entstehungsgeschichten, neue Figuren, neue Identitäten und so weiter und so fort. Und man kann sich sicher sein, dass sowas Ähnliches wie die Crisis on Infinite Earth sowohl am Ende der Flash-TV-Serie stattfinden wird, als auch in diesem DC-Universum. Ja. Weil das ist eigentlich ein sehr großartig angelegtes und gut funktionierendes Finale für so ein Universum. Glaubst du, der Anti-Monitor wird noch auftauchen? Greift ja sehr weit in die Zukunft, aber. Da man ja so ein bisschen die New 52 verfilmen möchte, wäre das nicht unwahrscheinlich. Ja. Halte ich auch für wahrscheinlich. Man wird in ein paar Jahren an den Punkt kommen, wo man alles rebooten muss, weil die Schauspieler zu alt werden, weil das Publikum neue Darsteller haben möchte. Man hat angedeutet, das Serienuniversum auch so ein bisschen multiversiger zu machen. Geoff Johns hat Booster Gold angekündigt, das ist ein zeitreisender Charakter. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also diese Flashpoint-Theorie ist eben tatsächlich, dass am Ende das Universum in sich zusammenfällt und dass diese Filme im Grunde genommen dieses Flashpoint-Injustice-Universum ist, was du am Anfang des Podcasts ja schon angedeutet hast. Und dass Barry Allen am Ende dafür sorgt, dass ähnlich wie in der Crisis und Infinite Earths in den Comics das Ganze dann am Ende rebootet wird und von vorne anfängt. Was man eben dann auch, wenn man sich damit in diesem Universum irgendwo in seiner Ecke fährt, die man hinterher nicht mehr erklären kann, damit kann man alles nochmal neu starten. Und warum das nicht auch in einem Film machen, wenn es in den Comics damals in den 80ern ein Jahr lang schon funktioniert hat. Gut. Wer freut sich alles noch auf Suicide Squad? Oder gehen aber viele Hände hoch? Ich weiß nicht, ich bin gespannt auf den Joker in diesem Film. Und vor allen Dingen seine Beziehung zu Batman, ob die das nochmal irgendwie erklären, wieso er nun nicht irgendwie erdrosselt in seiner Zelle liegt. Suicide Squad ist noch der kommt im Oktober. Ja, das ist immer sehr sinnvoll. Das sind, dass diese Schurkenteam wahrscheinlich überleben den Film auch nur die Hälfte der Charaktere, weil so viele Figuren kann man gar nicht handeln. Jo. Ich gebe dem Film mal den Benefit of the Doubt. Und ich gucke mir das noch an bis Wonder Woman, wenn sie es dann verkacken. Dann gehe ich nicht mehr weiter ins Kino. Naja, in dem Fall nicht dafür. Ja, genau, das meinte ich. Ja. Also, ich werde nie wieder ins Kino gehen. Ja, das Kino ist das Universum zerstören. Ah. Oh Mann. Aber ich so schlimm ist es noch nicht. Also ich weiß nicht, so als... ich würde den Film jetzt diesem Batman v Superman 4 Punkte geben. Von 10? Von 10. Ja. Ist, weil der halt für mich, für Nicht-DC-Kenner, bis auf die Kämpfe kommst eigentlich alles nur mit Fragezeichen im Kopf. Ich würde ihm ja eine sehr schwache 5 geben von 10. Gerade halt wegen dieser Diskontinuität am Anfang und der Verwirrung. Pluspunkt, ja, Kämpfe, zwei gute Gags, sag ich jetzt mal. Und ja, da. Und dann erinnert mich alles so ein bisschen an Transformers von Michael Bay. Ja. Hilfe. Aber Max hat einen guten Punkt gebracht. Wir überschätzen vielleicht Michael Bay, aber das ist ein anderer Diskussionspunkt. Max? Ja, ich würde dem Film 7 von 10 Punkten geben. Okay. Anfangs wären es nochmal gewesen, aber ich glaube nach dieser Unterhaltung doch 7 von 10 ist wohl gerecht. Ist gerechter als 8,1 von 10. 8,1 von 10. Ja. 81%. 8,Pi. 8,Pi. Pi ist genau 3. Eine 4 von 10. Ist kein Totalausfall wie Man of Steel. Man of Steel hatte so eine, also Man of Steel auf der Skala von 1 bis 5 mit dem Höchstwert 10 in minus 3. aber das ist hier eine 4 von 10 durch die vielen Easter Eggs, durch das viele Andeuten von Dingen, auf die ich richtig Bock habe, hart Bock habe, auf eine gut dargestellte, wenn auch zu kurz kommende Wonder Woman. Das Lasso war da, wir haben das Lasso gar nicht angesprochen, aber es war kurz da. Ja, das eine Szene. Also Energielasso nicht. Ja, genau. Ach das, ja. Und sie durfte ja, einmal ja. lächeln und das aber auch nur, weil Gal Gadot das improvisiert hat. Ach so, okay. Ja. Es ist eine sehr attraktive Frau, warum lass sie halt lächeln, meine Fresse. Und als das Lasso war, zu sehen war, war ich ungefähr so... Ja. Also, du solltest mein Gesicht beobachten während des Films. Ja, ja, du hast ja Häschen. Hatte ich. Meistens halt hast du aber nur so, ich sehe mir den Film jetzt kritisch an. Okay. Aber im Vergleich zu Man of Steel, wo ich also deiner Aussage ja. nachher sehr angewidert war. Ja, definitiv anders. Anders, okay. Besser. Also wenn ich, du hattest 4 gesagt, ich hatte 4 gesagt, du hattest 5 gesagt. Schlechte 5. Eine schlechte 5, also eine 4,9. Ja, 7 gesagt. 7. Das macht in der Quersumme 12. War nicht so gut, aber es gibt Grund zum Hoffen. Grund zum Hoffen. Ja, wie gesagt, sind wir fertig? Ich kann abschließend nur sagen, also wer sich mit dem DC-Universum nicht auskennt, der braucht auch nicht in den Film gehen, weil ganz ehrlich, für sich zwei Kämpfe anschauen, da kann man sich auch bessere Filme antun. Da kann man dann lieber warten, ob man sich den Film bei jemandem ausleihen kann, wenn man ja, den jetzt wirklich gucken will. Machen. Wenn man als Nicht-DC-Kenner auf, ich sag jetzt mal, gemein gesagt, halbwegs hirnlose Action steht, dann ist der Film auf jeden Fall okay. Aber plottechnisch sind da doch einige Schwächen drin, würde ich auch sagen. Also das ist für nicht fachkundige Leute, kannst du es vergessen. Nee. Tut mir leid, der Film ist für nicht fachkundige Leute. Du kommst ja mit so viel Fragezeichen raus, dass du dir nicht mal mehr an den Kämpfen, die hatten, die ja wirklich bombastisch waren, keinen Spaß mehr dran hast, weil du einfach nur immer weißt, warum machen die drum so alle. Ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn keiner mehr was hat, dann würde ich sagen, wir sagen bye-bye und auf Wiedernerd. Jo, tschüss. Tschüss. Winke, winke. Das wäre jetzt nicht so möglich gewesen. Das ist egal. Batman got on my nerves. He was running me amok. He ridiculed me, calling me a bum. I whoop Batman's ass. I whoop Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. Batman thought he was bad. He was a fucking asshole in the first place. He got knocked to the floor. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. I whooped Batman's ass. Hell out of me and knocked me to the floor. I got back up and knocked him to the floor. He was being such a jagoff. I whooped Batman's ass. I whooped Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, reference the champions. So. Ja, ich rede ja schon, aber ich kann ja auch nicht schreien, sonst hört ihr die ganze Bude das hier. Wieso denn nicht? Der Podcast kann man sich hinterher auch runterladen, also den muss man jetzt nicht bei den Nachbarn noch hören. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie laut man hier schreien darf, aber gut, die hören ja eh nichts mehr. Gut, die Nachbarn wissen aber nichts von Dirt Nerd Nerd. Nee, die sind alle über 80. Weltbekannt, jeder kennt das. Die sind über 80, die werden das nicht mehr wissen. Ich glaube, die wissen nicht mal, was Podcast überhaupt bedeutet. Dann heimlich in der Nacht gucken. Ja, ja, Podcast. Genau. Ist das ist ein Podcast. Das ist doch mal ein... Ja, sind die Oberpros mit dem mega geilen Computer oben. Oder Podcast hast du nachts, weil du nachts raus musst. Von daher. Ja. Podcast. Auf Podcast.